und vielleicht damit die blöden Viecher nicht mehr sage, wo es nur oben ist. Sag, wenn ich sag jetzt, dann springt, wenn ich sag lauf, dann rennt, so schnell ihr könnt. Wenn ihr springt, weil ich gesagt hab, dann weiß ich auch nicht, wie ich euch noch helfen kann. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass ihr das auch wirklich macht. Oh, ich hab's echt nicht so gemeint, doch ihr nehmt ernst, wie mir scheint. Oh, braucht ihr den Glauben und Religion? Ein neuer Trend oder war das vorher schon? Werdet geleitet auf den Wegen, die ihr geht? Oder schaut euch um und glaubt an das, was ihr tatsächlich seht? Gottvertrauen, kriegst du, wenn du's drauf anlegst, was auf die Fresse gehauen. Zu spät zum Beten, wenn die Bombe tickt. Wie viele Knaben hat wohl Papst Benedikt schon gesegnet? Ich hab's echt nicht so gemeint, doch ihr nehmt ernst, so wie mir scheint.